Die Verstimmung, welche dieser außerordentliche Besuch in Elizas Gemüt zurückgelassen hatte, war nicht so leicht zu überwinden. Auch konnte sie in den ersten Stunden an nichts anderes denken. Lady Catherine hatte, wie es schien, diese Reise einzig in der Absicht unternommen, ihr vermeintliches Verhältnis mit Darcy aufzuheben. Allerdings ein sehr vernünftiger Vorsatz. Doch woher konnte das Gerücht entstanden sein? Elizabeth sann lange vergebens darüber nach, bis ihr einfiel, dass Darcy als Bingleys Freund und sie als Janes Schwester leicht zu solchen Vermutungen Anlass geben könnten, besonders in einer Zeit, wo eine zu erwartende Heirat leicht auf eine zweite schließen lässt. Sie hatte selbst schon daran gedacht, dass die Verbindung ihrer Schwester Veranlassungen zu häufigerem Zusammentreffen mit Darcy geben würde. Und ihre Nachbarn in Lucas Lodge, durch deren Berichte an Charlotte Collins Lady Catherine vermutlich von allem so wohl unterrichtet war, konnten leicht im Voraus Schlüsse daraus gezogen haben. Der Gedanke, dass Lady Catherine sich ferner noch in diese Angelegenheit mischen könnte, war ihr höchst unangenehm. Nach ihren Äußerungen zu schließen, musste sie glauben, dass sie gesonnen sei, sich nun selbst an ihren Neffen deshalb zu wenden. Und wie dieser ihre Schilderung aller der Übel, welche seiner Verbindung mit ihr notwendig folgen mussten, aufnehmen würde, wagte sie sich nicht auszumalen. Sie kannte den Grad seiner Zuneigung für diese Tante nicht, ebenso wenig wie weit sein Vertrauen in ihr Urteil ging, aber es ließ sich vermuten, dass er ihre Herrlichkeit höher stellte und ein größeres Gewicht auf ihre Meinung legte als sie. Und so viel war gewiss, dass eine Zergliederung der Nachteile seiner Verbindung mit ihr ihn bei seiner schwächsten Seite fassen musste. Alle die Gründe, welche Eliza kleinlich und lächerlich erschienen waren, enthielten seinen Ansichten gemäß viel Wahres und Verständiges. Wenn er also bis jetzt noch zweifelhaft gewesen wäre, musste der Rat und die eindringlichen Vorstellungen seiner Tante jeden Zweifel heben und ihn zu dem Entschluss bringen, alle ferneren Gedanken an eine ihn so entwürdigende Verbindung aufzugeben. In diesem Fall würde er nicht wieder zurückkehren. Lady Catherine hatte ihn vermutlich auf ihrer Durchreise in der Stadt gesehen und ihre Beredsamkeit mit größerem Erfolg als bei ihr angewendet. Sollte daher, so fuhr sie in ihren Betrachtungen fort, in einigen Tagen eine Entschuldigung seines Nichtkommens an Bingley gelangen, so weiß ich, wie es zu verstehen ist. Das Erstaunen der übrigen Mitglieder der Familie über Lady Catherines Besuch war nicht minder groß als das der Mutter. Glücklicherweise schrieben sie ihn indes derselben Ursache zu, die Mrs. Bennets Neugier zu stillen vermocht, und so war Elizabeth aller weiteren Erklärungen darüber enthoben. Den folgenden Morgen, als sie eben die Treppe heruntergehen wollte, trat ihr Vater mit einem offenen Brief in der Hand aus seinem Studierzimmer. »Lizzie«, sagte er, »ich wollte dich eben aufsuchen. Komm mit mir in meine Bibliothek.« Sie folgte ihm, und ihre Neugier zu erfahren, was er ihr mitzuteilen haben könnte, ward noch durch den Anblick des Briefs erhöht, der notwendig Bezug darauf haben musste. Doch plötzlich erfasste sie der Gedanke, dass er von Lady Catherine sein könnte, und sie sah einer Menge unangenehmer Auseinandersetzungen entgegen. »Ich habe diesen Morgen einen Brief bekommen«, hob Mr. Bennet an, »der mich außerordentlich überrascht hat. Da er dich hauptsächlich betrifft, muss ich dir doch wohl den Inhalt mitteilen. Ich wusste bis jetzt noch nicht, dass zwei meiner Töchter sich nächstens zu verheiraten gedächten. Lass mich dir daher zuvörderst meinen Glückwunsch zu diesem wichtigen Schritt darbringen.« Das Blut stieg Eliza in die Wangen bei der Voraussetzung, dass der Brief vom Neffen und nicht von der Tante sein musste, und sie wusste nicht, ob sie sich freuen oder gekränkt fühlen sollte, dass er sich an ihren Vater anstatt an sie selbst gewendet hatte. »Deine Mienen lassen mich vermuten, dass du von der Sache unterrichtet zu sein meinst. Junge Damen haben allerdings in solchen Punkten einen großen Scharfsinn, doch möchte im gegenwärtigen Fall selbst deine Klugheit nicht ausreichen, den Namen deines Verehrers zu erraten. Dieser Brief ist von Mr. Collins.« »Von Mr. Collins? Und was kann er mir zu sagen haben?« »Etwas, was natürlich sehr zur Sache gehört. Er beginnt mit seinen Glückwünschen zu der bevorstehenden Verheiratung meiner ältesten Tochter, von welcher er wohl durch den Gevatterklatsch unserer lieben Nachbarn in Lucas Lodge in Kenntnis gesetzt worden ist. Doch ich will deine Geduld nicht dadurch auf die Probe stellen, dass ich dir alles vorlese, was er über diese Sache sagt, sondern gleich auf das Folgende, dich Betreffende, übergehen. Nachdem ich hier durch meine und Mrs. Collins herzlichsten Glückwünsche zu diesem Vorhaben ausgesprochen, sei es mir erlaubt, noch einen kleinen Wink über eine Nachricht, die ich aus derselben Quelle erhalten, hinzuzufügen. Ihre Tochter Elizabeth wird, wie es heißt, nicht lange mehr den Namen Bennet führen, und der erwählte Gefährte ihres Lebens ist einer der wichtigsten und vornehmsten Männer dieses Landes. Kannst du erraten, wen er meint, Lizzie? Dieser junge Mann ist mit allem ausgestattet, was das menschliche Herz nur immer wünscht, mit Vermögen, Rang, Schönheit und weit ausgedehnter Macht. Doch trotz aller dieser mächtigen Versuchungen warne ich meine Cousine Elizabeth und sie selbst vor den üblen Folgen, welche eine zu rasche Vollziehung dieses Bündnisses nach sich ziehen möchte, und hoffe, dass sie meinen Wink benutzen werden. Hast du eine Idee, Lizzie, wer dieser Gentleman sein kann? Doch nun kommt die Hauptsache. Mein Grund, weshalb ich diese Warnung an Sie ergehen lasse, ist folgender. Wir haben Ursache zu vermuten, dass seine Tante Lady Catherine de Bourgh diese Heirat nicht mit günstigen Augen betrachtet. Mr. Darcy also ist der Mann. Nicht wahr, Lizzie? Jetzt habe ich dich doch in Erstaunen gesetzt. Wie ist es nur möglich, dass er oder Lucasons auf die Idee kommen konnten, dir unter dem Kreis deiner Bekannten einen Bräutigam auszusuchen, dessen Name allein schon hinreicht, die Lüge als Lüge zu bezeichnen? Mr. Darcy, der die jungen Damen nur ansieht, um etwas an ihnen zu tadeln zu finden, und der dich vielleicht in seinem ganzen Leben noch nicht angesehen hat. Es ist zu merkwürdig. Elizabeth bemühte sich, in ihres Vaters scherzenden Ton einzugehen, konnte es jedoch nur zu einem erzwungenen Lächeln bringen. Noch nie war ihr sein Witz so peinlich gewesen. »Belustigt dich die Sache nicht?« »Oh ja, bitte lesen Sie weiter.« »Als ich Ihrer Herrlichkeit gestern Abend die Nachricht dieser zweiten Heirat mitteilte, äußerte sie mit ihrer gewöhnlichen Herablassung ihre Meinung darüber, aus welcher ich entnahm, dass sie, wegen einiger Familienhindernisse von Seiten meiner Cousine, nie ihre Einwilligung zu dieser, wie sie sich ausdrückte, entehrenden Verbindung zu geben gesonnen sei. Ich hielt es nun für meine Pflicht, meiner Cousine augenblicklich Kunde hiervon zu erteilen, damit sie und ihr hoher Verehrer nicht Gefahr laufen möchten, eine Heirat zu schnell abzuschließen, die nicht von allen Teilen der Familie gebilligt worden ist. Ich bin höchst erfreut, dass die unangenehme Sache mit meiner Cousine Lydia so glücklich beseitigt worden und bedauere nur, dass ihr Zusammenleben mit dem Bräutigam vor der Hochzeit so allgemein bekannt ist. Auch kann ich nicht umhin, Ihnen mein Erstaunen zu bezeigen über Ihre Schwäche, das junge Paar nach der Verheiratung in Ihrem Hause aufzunehmen. Es war dies eine Aufmunterung des Lasters, und wäre ich Pfarrer in Longbourn gewesen, würde ich mich dagegen gestemmt haben. Es kam Ihnen als Christ zu, Ihren Kindern zu vergeben, nicht aber sie in Ihrem Hause zu sehen oder zu erlauben, dass Ihre Namen in Ihrer Gegenwart genannt wurden. So denkt unser würdiger Vetter von der christlichen Vergebung. Der Rest des Briefs enthält weiter nichts als einen Bericht über den Zustand seiner geliebten Charlotte und seiner Erwartung eines jungen Olivenzweigs. Aber Lizzie, du lachst nicht. Ich will nicht hoffen, dass du dich über das alberne Gerücht ärgerst. Oh nein, entgegnete Elizabeth, es amüsiert mich sehr, aber es ist in der Tat sonderbar. Ja, das finde ich selbst. Wenn Sie dies von einem anderen Mann gesagt hätten, würde ich gar nichts darin finden. Aber seine vollkommene Gleichgültigkeit und deine bestimmte Abneigung machen das Gerücht unbeschreiblich albern. So ungern ich Briefe schreibe, möchte ich doch die Korrespondenz mit unserem vortrefflichen Vetter um keinen Preis aufgeben. Nein, wenn ich einen Brief von ihm lese, kann ich nicht umhin, ihm sogar den Vorzug vor Wickham zu geben, so sehr ich auch die Unverschämtheit und Heuchelei meines Schwiegersohnes zu schätzen weiß. Aber Lizzie, was sagte Lady Catherine zu dieser Geschichte? Kam sie, um dir ihre Einwilligung zu versagen? Diese Frage beantwortete die Tochter nur mit Lachen, und da sie ohne den geringsten Argwohn an sie gerichtet worden war, konnte sie sie auch ohne Verlegenheit von ihm wiederholen hören. Elizabeth hatte sich noch nie so viel Mühe gegeben, ihre wahren Gefühle zu verbergen. Sie musste lachen, wo sie weit lieber geweint hätte. Ihres Vaters Erwähnung der allgemein bekannten Gleichgültigkeit Darcys kränkte sie tief, und sie konnte sich nur über einen solchen Mangel an Scharfblick verwundern. Er hatte zu wenig gesehen, und sie begann zu fürchten, dass sie zu viel erwartet hatte. Anstatt einen Entschuldigungsbrief von seinem Freund zu erhalten, wie Elizabeth halb und halb gefürchtet, war Bingley nach einigen Tagen imstande, Darcy mit nach Longbourn zu bringen. Die Herren kamen sehr früh, Und ehe Mrs. Bennet Zeit hatte, ihm von dem Besuch seiner Tante zu erzählen, was Elizabeth im Stillen gefürchtet, schlug Bingley, der sich sehnte, mit Jane ungestört sprechen zu können, einen Spaziergang vor. Mrs. Bennet war keine sonderliche Fußgängerin. Mary konnte sich nicht von ihren Büchern trennen. Aber die fünf anderen begaben sich auf den Weg. Bingley und Jane blieben bald langsamer zurück, und so mussten denn Elizabeth und Kitty die Unterhaltung mit Darcy führen. Es ward jedoch nur sehr wenig von allen dreien gesprochen. Kitty fürchtete sich vor ihm. Elizabeth hoffte im Stillen einen verwegenen Entschluss und Darcy vielleicht desgleichen. Sie gingen in die Richtung nach Lucas Lodge, weil Kitty Mary etwas zu sagen wünschte. Und da Elizabeth zur Ausführung ihres Entschlusses der Schwester Entfernung bedurfte, suchte sie nicht zurückzuhalten, sondern ging vielmehr ganz kühn allein mit ihm weiter. Der große Augenblick, die drückende Last von ihrem Herzen zu wälzen, war gekommen. Und sie benutzte die erste Aufwallung des Muts, um zu ihm zu sagen: »Mr. Darcy, ich bin ein sehr eigennütziges Geschöpf. Indem ich meinem eigenen Gefühl Erleichterung zu geben suche, laufe ich Gefahr, das Ihrige zu verwunden. Ich kann nicht länger anstehen, Ihnen für Ihre beispiellose Güte gegen meine arme Schwester zu danken. Seit ich davon unterrichtet bin, habe ich mich danach gesehnt, Ihnen meinen Dank auszudrücken. Wäre Ihr Edelmut den übrigen Gliedern meiner Familie bekannt, würde ich nicht allein meine eigene Dankbarkeit auszusprechen haben.« »Es ist mir sehr unangenehm«, erwiderte Darcy im Ton des Erstaunens und der inneren Bewegung, »dass Sie von einer Handlung unterrichtet sind, die im falschen Licht betrachtet Ihnen vielleicht Pein verursacht hat. Ich wusste nicht, dass man sich auf Mrs. Gardiners Wort so wenig verlassen dürfte.« »Sie müssen meine Tante nicht tadeln. Lydias Sorglosigkeit verriet mir zuerst, dass Sie Anteil an der Sache hatten. Und hierauf konnte ich natürlich keine Ruhe finden, bis ich die genaueren Umstände erfahren. Erlauben Sie mir, Ihnen von Herzen zu danken für diese edle Teilnahme, die Sie bewog, sich so vieler Unannehmlichkeiten zu unterziehen, um das flüchtige Paar zu entdecken.« »Wenn Sie mir danken wollen«, entgegnete er, »so tun Sie es allein. Dass der Wunsch, Ihren Gram zu mildern, den übrigen Beweggründen neue Stärke verlieh, versuche ich nicht zu leugnen, aber Ihre Familie ist mir keinen Dank schuldig. So sehr ich Sie achte und ehre, dachte ich hierbei doch nur an Sie.« Elizabeth fühlte sich zu sehr befangen, um ein Wort erwidern zu können. Nach einer kurzen Pause fügte Darcy hinzu: »Sie sind zu edel, um mich zum Spielwerk Ihrer Laune zu machen. Wenn Ihre Gefühle noch dieselben sind wie im April, so sagen Sie es mir freimütig. Meine Neigung und meine Wünsche haben sich seitdem nicht verändert. Aber ein Wort von Ihnen wird mir für immer Schweigen über diesen Gegenstand auflegen.« Überrascht durch eine solche Wendung des Gesprächs, war Elizabeth im ersten Augenblick nicht fähig, etwas darauf zu erwidern. Doch der Gedanke an die Angst und Verlegenheit seines Zustandes gab ihr bald die verlorene Geistesgegenwart wieder, und sie gestand ihm mit hoher Schamröte, welch eine große Veränderung seit dieser Zeit in ihrem Herzen vorgegangen sei und dass sie jetzt mit Freude und Dankbarkeit vernommen habe, was damals die entgegengesetzte Wirkung in ihr hervorgebracht. Darcys Glückseligkeit über diese Antwort, sein Entzücken, die Empfindungen seines Herzens erwidert zu sehen, sprachen sich so deutlich aus, wie man es nie von diesem Mann erwartet hätte. Elizabeth wagte es nicht, seinem Auge zu begegnen, sonst würde sie bemerkt haben, wie wohl ihn der Ausdruck beglückter Liebe kleidete. Aber obgleich sie nicht zu sehen vermochte, konnte sie doch hören, und er wusste ihr so viel von seinen Gefühlen zu sagen, dass sie ihm mit stillem Entzücken zuhörte. Sie waren immer weiter gegangen, ohne selbst zu wissen, wohin. Es gab so viel zu denken, zu empfinden und zu sagen, um Aufmerksamkeit für Nebendinge behalten zu können. Elizabeth erfuhr jetzt, dass sie die schnellere Entscheidung der Sache Lady Catherines Bemühungen zu verdanken habe, welche wirklich auf ihrer Rückreise durch London dem Neffen den Zweck ihres Besuchs und den Inhalt ihres Gesprächs mit Eliza mitgeteilt hatte. In der Hoffnung, von ihm das Versprechen zu erhalten, welches sie zu geben verweigert, hatte Ihre Herrlichkeit ihm jeden Ausdruck wiederholt, der, wie sie glaubte, Elizas Anmaßung und Widerspenstigkeit im abschreckendsten Licht zeigen musste, hierdurch jedoch gerade das Gegenteil bewirkt. »Ich schöpfte daraus die Hoffnung«, sagte er, die ich selbst vorher kaum zu hegen gewagt. Ihr Charakter war mir hinlänglich bekannt, um zu wissen, dass, wenn sie fortwährend so unwiderruflich fest gegen mich entschieden gewesen wären, sie es Lady Catherine offen und unverhohlen gesagt haben würden. Elizabeth erwiderte lachend, indem ein höheres Rot ihre Wangen überflog: »Ja, Sie sind hinlänglich bekannt mit meiner Offenheit, um mich auch eines solchen Geständnisses fähig zu halten. Nachdem ich Ihnen ins Gesicht die hartesten Dinge gesagt, ließ sich wohl erwarten, dass ich keinen Anstand nehmen würde, minder aufrichtig gegen Ihre Verwandten zu sein. Was sagten Sie, was ich nicht verdient hätte? Und wenngleich Ihre Beschuldigungen ungegründet auf Irrtümern beruht waren, hatte mein Benehmen gegen Sie doch den strengsten Tadel verdient. Es war unverzeihlich. Ich kann nicht ohne Entsetzen daran denken. Wir wollen uns nicht darüber streiten, wessen Betragen an jenem Abend tadelnswerter war«, sagte Elizabeth. »Doch hoffe ich, dass wir beide seitdem an Höflichkeit zugenommen haben. Ich kann mich nicht so leicht mit mir selbst aussöhnen. Die Erinnerung dessen, was ich gesagt und wie ich es gesagt, hat mir mehrere Monate große Pein verursacht. Nimmer werde ich Ihren so wohlverdienten Vorwurf vergessen, hätten Sie sich auf eine geziemendere Weise dabei benommen.« Dies waren Ihre Worte. Sie wissen nicht, Sie können es nicht begreifen, wie Sie mich gequält haben. Obgleich erst einige Zeit verstrich, bis ich vernünftig genug war, einzusehen, wie sehr Sie recht hatten, so zu sprechen. Ich war allerdings weit davon entfernt, meinen Worten einen solchen Eindruck auf Sie zuzuschreiben. Es fiel mir nicht ein, dass Sie sie so aufnehmen würden. Ich kann es begreifen. Sie hielten mich damals eines solchen Gefühls nicht fähig. Ich werde den Ausdruck Ihrer Züge nie vergessen, als Sie mir sagten, dass Sie meinen Antrag, auch wenn er auf eine andere Weise gemacht worden wäre, nimmermehr angenommen haben würden. Oh, wiederholen Sie nicht, was ich damals sagte. Solche Erinnerungen sind nicht wohltätig. Ich gestehe offen, dass ich mich meiner Worte schon oft und recht herzlich geschämt habe. Darcy erwähnte seines Briefs. Brachte er bald eine bessere Meinung von mir in Ihnen hervor? Würdigten Sie seinem Inhalt Glauben? Sie erzählte, welchen Eindruck er auf Sie gemacht und wie er nach und nach Ihre früheren Vorurteile überwunden. »Ich wusste«, sagte er, »dass das, was ich schrieb, Ihnen Schmerz verursachen würde. Aber es war notwendig. Ich hoffe, Sie haben den Brief verbrannt. Er enthielt zum Eingang eine Stelle, die ich nicht gern noch einmal von Ihnen gelesen wüsste. Ich erinnere mich noch einiger Ausdrücke, die mich Ihres Hasses würdig machen könnten.« »Der Brief soll augenblicklich verbrannt werden, wenn Sie es zur Erhaltung meiner Achtung für nötig erklären. Aber ich glaube nicht, dass irgendein Ausdruck darin imstande ist, meinen jetzigen festen Glauben an Sie zu erschüttern.« Ich hielt mich für vollkommen ruhig und kalt, als ich diesen Brief schrieb. Doch ist es mir später klar geworden, dass ich mich während des Schreibens in einer sehr bitteren Stimmung befand. Der Anfang war bitter, das Ende aber nicht. Das Lebewohl ist die Milde selbst. Doch denken Sie nicht mehr an den Brief. Die Gefühle des Schreibers und der Empfängerin haben sich seitdem so gänzlich verändert, dass jeder unangenehme Umstand dabei von beiden Seiten vergessen werden muss. Sie sollen meine Philosophie kennenlernen. Ich halte es für das Beste, nur an diejenigen Erinnerungen zu denken, die uns Freude gewähren. Ich kann solcher Philosophie keinen Glauben beimessen. Ihre Rückblicke sind so frei von jeder Art von Vorwurf, dass sie Ihnen auch ohne Philosophie Freude gewähren können. Aber dies ist bei mir nicht der Fall. Es drängen sich mir fortwährend schmerzliche Erinnerungen auf, die nicht zurückgedrängt werden können und sollen. Ich bin von frühester Jugend an ein eigennütziges Geschöpf gewesen, das heißt im Punkt der Ausübung, nicht der Grundsätze. Als Kind ward mir gelehrt, was Recht sei, aber nicht, wie ich meine Launen beherrschen könne. Ich erhielt gute Grundsätze, ward aber nicht gehindert, meinen Stolz zu zeigen. Als einziger Sohn, mehrere Jahre sogar einziges Kind, ward ich von meinen Eltern, besonders von meinem Vater, auf eine unglaubliche Weise verzogen. Mir wurde nicht allein alles gestattet, sondern ich wurde sogar aufgemuntert, selbstsüchtig und übermütig zu sein, mich um niemanden außer dem Familienkreis zu bekümmern, gering von der ganzen übrigen Welt zu denken und fremder Menschen Wert im Vergleich mit den meinigen für unbedeutend zu halten. So war ich vom 8. bis zum 28. Jahre. Und so würde ich noch sein, wenn ich Sie, meine teure, geliebte Elizabeth, nicht kennengelernt hätte. Was verdanke ich Ihnen alles? Sie gaben mir eine sehr harte, aber heilbringende Lehre. Durch Sie ward ich auf eine Weise gedemütigt, wie ich es früher nie für möglich gehalten. Ich kam zu Ihnen, ohne den leisesten Zweifel eine günstige Aufnahme zu finden. Sie zeigten mir, wie unzulänglich meine Ansprüche auf die Liebe eines wahrhaft achtungswerten Mädchens waren. Hatten Sie denn wirklich geglaubt, mir zu gefallen? Allerdings. Was werden Sie von meiner Eitelkeit denken, wenn ich Ihnen sage, dass ich sogar glaubte, Sie wünschten und erwarteten meinen Antrag? So muss mein Benehmen fehlerhaft gewesen sein, denn ich kann mit gutem Gewissen versichern, dass es nie meine Absicht war, Sie zu hintergehen. Doch meine Lebhaftigkeit führt mich oft irre. Wie müssen Sie mich gehasst haben nach der Erklärung dieses verhängnisvollen Abends? Gehasst? Nein, ich war anfänglich wohl erzürnt, aber mein Unmut löste sich bald in ein besseres Gefühl auf. Fast fürchte ich mich zu fragen, was Sie von mir dachten, als wir uns im Pemberley begegneten. Sie tadelten mich gewiss. Nein, ich empfand nichts als Erstaunen. Ihr Erstaunen konnte nicht größer sein, als das meinige, von Ihnen bemerkt zu werden. Mein Gewissen sagte mir, dass ich keine außerordentliche Höflichkeit von Ihnen erwarten dürfte, und ich gestehe, dass ich auch auf nichts mehr gefasst war, als was mir zukam. »Es war meine Absicht«, entgegnete Darcy, »Ihnen durch alle mir zu Gebote stehende Artigkeit zu beweisen, dass ich nicht niedrig genug dachte, Sie für das Vorgefallene bestrafen zu wollen. Ich hoffte, Ihre Vergebung zu erhalten und Ihre falsche Meinung von mir zu berichtigen, indem ich Ihnen zeigte, dass Ihre Vorwürfe gewirkt hatten. Wie bald dieser bescheidene Wunsch durch einen anderen, lauter Sprechenden verdrängt wurde, kann ich nicht genau bestimmen, doch glaube ich, dass hierzu nur eine halbe Stunde nötig war.« Er erzählte ihr nun von Georgianas Freude über ihre Bekanntschaft und wie sie sich betrübt hätte durch ihre plötzliche Abreise, um die Fortsetzung derselben gebracht worden zu sein. Bei Erwähnung der Umstände, die sie zu dem schnellen Aufbruch vermocht, erfuhr sie, dass sein Entschluss, ihr nachzufolgen, um ihre Schwester aufzusuchen, schon im Wirtshaus gefasst worden sei, woraus der ungewöhnliche Ernst und das tiefe Nachdenken entstanden, worin er sie verlassen. Elizabeth wiederholte nochmals und mit verdoppelter Herzlichkeit ihren Dank für alles, was er an Lydia getan. Doch war dies ein zu unangenehmes Kapitel, um lange dabei verweilen zu können. Nachdem sie mehrere Stunden die Kreuz und Quere gegangen waren, erinnerte sie die Uhr an die Rückkehr. »Was ist aus Bingley und Jane geworden?« Diese Frage führte sie zu deren Angelegenheiten zurück. Darcy war erfreut über seines Freundes Glück, wovon dieser ihm sogleich Nachricht gegeben. »Darf ich fragen, ob Sie sich darüber verwundert haben?« »Ganz und gar nicht. Als ich fortging, wusste ich, dass es so kommen würde.« »Das heißt, Sie gaben Ihre Erlaubnis dazu.« Ich vermutete es fast. »Wenn auch das nicht«, erwiderte Darcy lächelnd, »so beförderte ich seine Erklärung doch durch ein Geständnis, welches ich ihm am Abend vor meiner Abreise ablegte. Ich erzählte ihm freimütig, was ich früher gesagt und getan, um diese Verbindung zu verhindern. Er war erstaunt, sein argloses Herz hatte keine Ahnung davon gehabt. Ich bekannte ihm ferner, dass ich mich hinsichtlich der vermeintlichen Gleichgültigkeit ihrer Schwester geirrt hätte, und da ich deutlich sah, dass sein Gefühl für sie noch dasselbe war, zweifelte ich nicht, dass sie glücklich werden würden.« Elizabeth musste lächeln über die Leichtigkeit, womit er seines Freundes Handlungen leitete. »Führten Sie als Beweis der Liebe meiner Schwester Ihre eigenen Beobachtungen an, oder beriefen Sie sich auf das, was Sie im Frühjahr von mir erfahren hatten?« »Es bedurfte hierzu nur meiner eigenen Beobachtungen. Nachdem ich Ihre Schwester nach Bingleys Zurückkunft einige Mal mit ihm zusammen gesehen und sie genauer beobachtet hatte, war ich von der Aufrichtigkeit ihrer Neigung vollkommen überzeugt.« »Und diese, Ihre Überzeugung, war auch hinreichend, Ihrem Freund Gewissheit zu geben?« »Ja, Bingley ist von einer seltenen Bescheidenheit. Sein Misstrauen in sich selbst gestattete ihm nicht, in einer so wichtigen Sache seinem eigenen Urteil zu vertrauen. Aber seine Zuversicht zu mir entschied die Sache schnell. Ich sah mich genötigt, ihm etwas zu gestehen, was ihn anfänglich und mit Recht gegen mich erbitterte. Ich sagte ihm nämlich, dass ihre Schwester vorigen Winter 3 Monate in der Stadt gewesen sei, dass ich es gewusst, es ihm aber absichtlich verschwiegen habe. Er war sehr böse, Doch dauerte dieser Zorn nicht länger, als bis er sich selbst von den Gesinnungen ihrer Schwester überzeugt hatte. Jetzt ist alles vergeben. Elizabeth hätte ihm gern gesagt, dass Bingley einen vortrefflichen Freund in ihm besäße, dessen Gunst man zu erwerben suchen müsse, um bei diesem etwas auszurichten. Aber sie bezwang ihren Spott und schwieg. Sie wusste, dass er es nicht liebte, ausgelacht zu werden, und so wollte sie nicht zu früh damit anfangen. Bingley und Janes Glück diente ihnen zum Gegenstand des Gesprächs, bis sie das Haus erreichten. Auf dem Vorsaal trennten sie sich.